Test 8, Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Wie war die Geburtstagsparty? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Sag mal, Vera, warst du auf der Geburtstagsparty von Tim? Aber ja, die Party war super. Die Musik war toll, der Partyraum war super dekoriert. Wir haben leckere Sachen gegessen und Tim hat wirklich viele Geschenke bekommen. Wer hat denn für die Musik gesorgt? Tims Bruder Boris war der DJ auf der Party. Er hat wirklich tolle Musik gespielt. Wen hast du noch auf der Party getroffen? Du wirst es nicht glauben. Tim hatte auch Eva, die Tochter des Schuldirektors, und ihre dumme Freundin Sibylle aus unserer Parallelklasse eingeladen. Eva hat einen sehr kurzen Rock getragen und Sibylle ein schwarzes Top. Stell dir vor, unser Schuldirektor wäre mit seinem dunklen Anzug und seiner Krawatte auch zur Party gekommen. Waren Bernd und Frank auch auf der Party? Klar! Bernd hat den ganzen Abend mit einem Mädchen geflirtet. Das weiß seine Freundin Melanie natürlich nicht, denn sie konnte nicht kommen. Und Frank? Frank sah toll aus. Er hat eine weite Jeans mit T-Shirt und Kappe getragen und den ganzen Abend getanzt. Schade, dass ich nicht kommen konnte. Ende von Teil 2.